B. Übung 15. Wochentage. Welche Wochentage hören Sie? Bitte schreiben Sie. Familie Schmidt fährt am Wochenende in die Berge. Am Samstag gehen Sie wandern und am Sonntag ins Schwimmbad. Am Montag muss Frau Schmidt wieder ins Büro. Stefan geht am Dienstag zum Arzt. Herr Rosenthal fährt am Mittwoch zu einer Konferenz. Rebecca geht am Donnerstag zum Friseur. Peter und Klaus fahren am Freitag nach Stuttgart.